Lektion 10, Hörtext 3. Frühstück mit Marlow. Willkommen zu unserer Bücherkiste, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben diesmal eine ganz besondere Köstlichkeit ausgesucht. Eine Rezeptsammlung für Feinschmecker und zugleich einen Ausflug ins Krimiland. Eine Auswahl von Gerichten, die man in berühmten Kriminalromanen aus aller Welt finden kann. Hier lernt man die Detektive, Kommissare, Polizisten und Gangster von einer anderen Seite kennen. Im Mittelpunkt stehen ihre Lieblingsspeisen. Frank Göre, selbst Krimi-Autor und Hobbykoch, hat für die Freunde von Küche und Colt ein wahres Festmenü bereitet. Er hat die Bücher seiner großen Kollegen durchgesehen und stellt in dem Band Frühstück mit Marlow insgesamt 180 leicht nachkochbare Rezepte vor. Ein kulinarischer Spaziergang für Magen, Augen und Geist, bei dem man nicht nur viele Ideen für eigene Kochversuche bekommt, sondern auch 25 berühmte Krimi-Autoren kennenlernen oder wiederentdecken kann. Eine Empfehlung zum Weiterlesen also und eine wirklich originelle Idee. Zu Gast bei mir im Studio ist der Autor Frank Göre. Herr Göre, wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein so ungewöhnliches Buch zu machen? Sie werden lachen. Vor 2 Jahren machte ich meine Frühjahrsdiät und dabei hatte ich natürlich viel Hunger und dachte oft ans Essen. Um auf andere Gedanken zu kommen, las ich viele Krimis, aber das hat nicht viel geholfen, eher im Gegenteil. Ich stellte fest, dass die meisten Krimis sehr rezepthaltig sind. Dass vor und nach den Morden ausgesprochen viel und fast immer sehr gut gegessen wird. Und da ich selbst ein begeisterter Koch bin, habe ich angefangen, die Rezepte zu sammeln und aufzuschreiben, fehlende Angaben zu ergänzen und sie so nachkochbar zu machen. Und damit nicht nur der Magen zufriedengestellt wird, haben Sie die Rezepte mit Geschichten über die Autoren und ihre Krimihelden verbunden. Vielen Dank Ihnen, Herr Göre, und viel Spaß Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Kochen und Lesen, beim Frühstück mit Marlow.